Hallo, hier ist der Puppybot 2000. Der Interviewautomat von Eisenbart und Meisendraht. Ich spreche mit Tristan Marquardt aus München. Hallo Tristan. Vielen Dank für die Einladung. Stell dich mal vor. Danke. Ich bin Tristan, ich wohne in München. Ich bin Lyriker und Literaturveranstalter und ich arbeite an der Uni. Als Mediavist beschäftigst du dich hauptberuflich mit der mittelhochdeutschen Literatur, also der Sprache des Mittelalters. Weird flex, but okay. Wie kam es dazu? In der Mediavistik habe ich mich ganz lange einfach an der Uni beschäftigt. Und ich bin da auch mehr so reingerutscht, als dass ich von Anfang meines Studiums an irgendwie wusste, dass mich das besonders interessiert. Es war vielmehr so, dass ich habe Germanistik und Gräzistik studiert und hatte ich plötzlich im Studium quasi Literaturgeschichte von 800 vor Christus bis in die Gegenwart und hat dann irgendwie festgestellt, dass ich eigentlich, wenn man so ein bisschen sich reinfuchst in die verschiedenen Bereiche, dass das alles total spannend ist. Also das ist nicht so, ich habe dann gemerkt, dass es nicht so ist, dass ich jetzt mich nur besonders für, keine Ahnung, die Nachkriegsliteratur oder nur für den Barock interessiere, sondern dass ich eigentlich die Literatur in völlig unterschiedlichen Ausprägungen, also da jeweils mit Lyrik-Schwerpunkt, aber schon sehr spannend finde und dass mich eigentlich eher die Frage interessiert, warum gibt es überhaupt Literatur und wozu ist sie da und was kann sie sowas, also was kann Literatur irgendwie, was andere Formen des Sprechens irgendwie nicht können oder anders machen. Und dann war es damals im Studium eigentlich so, dass diese Fragen in der Mediävistik am meisten so gestellt worden sind, was, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun hat, dass es, wenn es um die mittelalterlichen Texte auf Deutsch geht, eigentlich sehr, also verhältnismäßig wenig Texte gibt. Es gibt schon viel Texte, aber wenn man das vergleicht mit den Texten, die in der neuen deutschen Literatur sind oder die im Griechischen oder in anderen Sprachen da sind, ist das Korpus an Texten und vor allem an sozusagen so den zentralen Texten eigentlich ziemlich klein. Und dadurch, dass man irgendwie sozusagen, dass diese Texte nicht so viele sind, sind die natürlich unglaublich beackert und werden ganz viel angeschaut. Das heißt, die Frage, was kann eigentlich Literatur und wo kommt die eigentlich her und warum gibt es die eigentlich, die waren da irgendwie so sehr präsent und dann bin ich da irgendwie reingerutscht, weil ich das irgendwie spannend fand. Und ich bin irgendwie dabei geblieben, weil es mich dann gepackt hat, weil ich an der mittelalterlichen Literatur zwei Aspekte vielleicht ganz besonders interessant finde, nämlich zum einen ist das, wenn man so will, eine Literatur vor der Literatur. Also weil es im Mittelalter Literatur als Institution eigentlich in der Form noch gar nicht richtig gibt. Es gibt nicht irgendwie sowas wie Literaturhäuser und ein Feuilleton und eine Kritik und Autorenverbände und Urheberrecht und so weiter. Also alles, was sozusagen so die Institution oder den Betrieb, wie man es vielleicht heute eher nennen würde, ausmacht, gibt es im Mittelalter gar nicht. Die Literatur ist nie unabhängig. Und das Zweite ist, was mich daran irgendwie so begeistert, ist, dass Literatur halt dadurch, dass sie immer eingebunden ist in eine andere soziale Praxis, ist es immer eine soziale Praxis auch. Also sozusagen Literatur, sowohl weil sie mündlich am Anfang quasi vorgetragen wird, ist es immer eine Frage, es sind immer mehrere Leute involviert. Es ist nicht eine private Angelegenheit. Irgendein Autor schreibt was und man liest das dann privat, sondern das findet immer in einer Gemeinschaft statt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass diese Texte quasi diese Gemeinschaft auch viel mehr direkt sozusagen behandeln. Und das finde ich spannend. Also, dass Literatur im Mittelalter so dezidiert eine soziale Praxis ist. Das heißt, du stehst auf das Mittelalter. Machst du auch Laub? Es ist wirklich so, dass diese Klischees, diese Mittelalter-Klischees, auf der einen Seite interessiert mich, glaube ich, so das Mittelalter in der Hinsicht gar nicht so sehr. Und zweitens ist halt so, es hat so wenig mit dem zu tun, was es eigentlich an Material gibt. Es ist so, die Fiktion, wie Mittelalter ist, ist irgendwie so dünn und auch so problematisch. Weißt du, bei Mittelalterfilmen oder so, da ist auch immer schlechtes Wetter. Es ist spannend, das zu analysieren, aber es ist auf keinen Fall interessant, das zu reproduzieren. Aha, das spricht für dich, Tristan. Lyrik gab es ja schon in der Literatur des Mittelalters. Wodurch unterscheidet sich die moderne Lyrik von ihrer Urgroßmutter? Dem Minnesang. Da muss ich jetzt aufpassen, dass das kein Proseminar wird. Ich versuche mal die wesentlichsten Punkte zu sagen. Also erstmal unterscheidet sich alles, eigentlich alle wesentlichen Dinge unterscheiden sich. Das erste ist, was ist ein Text? Für uns ist heute ein Text, was gedruckt ist und was sozusagen einem Urheberrecht unterliegt. Also was sozusagen Spezifisches geschaffen hast, den du namentlich benennen kannst, und der hat die Rechte an diesem Text. Das ist alles anders in der mittelalterlichen Lyrik. Die mittelalterliche Lyrik ist nicht primär schriftlich, sondern erstmal vorgetragen, also vorgesungen. Das sind Lieder. Das sind also sozusagen viel näher bei heutigen Songtexten als bei heutigen Gedichten. Und dadurch, dass das Lieder sind, gibt es von diesen Texten auch unterschiedliche Versionen. Also wir haben die Aufzeichnungen der Texte in Handschriften passieren oft erst später, und wir haben je mehr Überlieferungsträger, je mehr Handschriften du hast, desto mehr weichen die verschiedenen Textfassungen voneinander ab. Und das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass man sagt, im Laufe der Zeit gab es dann halt verschiedene Fassungen, die kursiert sind, aber es hat auch damit zu tun, dass man eigentlich annehmen kann, dass die Autoren selbst unterschiedliche Fassungen selbst hatten, je nach Anlass. Also es gibt nicht den Text, sondern es gibt immer mehrere Fassungen eines Textes. Und es gibt nicht den gedruckten Text primär, sondern es gibt erstmal das Lied, das vorgetragen ist. Was dann natürlich nicht nur die Produktion, sondern auch die Rezeption ändert. Also die primäre Rezeptionsform von Lyrik ist Hören und nicht Lesen. Dann im Mittelalter hast du sozusagen ein relativ festes Setting, worum es in einem Liebeslied, um mal beim Beispiel Minnesang zu bleiben, geht. Und was die Dichter machen, ist, dass sie dieses Setting variieren. Also sie erfinden das Rad nicht in jedem Lied neu, sondern sie nehmen das Setting Minnesang, also eine Liebe, die nicht erfüllt ist und die deswegen beklagt werden muss, um es mal ganz einfach zu sagen, und machen das jeweils auf eine neue Art und Weise. Natürlich auch mit dem Anspruch, es immer schöner und nochmal besser zu machen. Dann ist natürlich auch der Inhalt ganz anders. Also das, was da verhandelt wird, wenn es um Liebe geht, sind ganz andere Vorstellungen von Liebe, als wir sie heute kennen. Und das Letzte, was man noch sagen kann, ist vielleicht das Neue und Besondere im 12. Jahrhundert, ist, dass jetzt nicht nur unter Geistlichen quasi Literatur überliefert und produziert wird, sondern auch vom Adel. Also das findet dezidiert an den sogenannten Höfen statt, und das ist ganz wichtig für diese Texte, weil die Texte ganz wesentlich auch die Werte dieser Gesellschaftsschicht behandeln. Das ist korrekt. Danke, Tristan Marquardt. Du übersetzt ja gerne Texte aus dem Mittelhochdeutschen in unser heutiges, modernes Deutsch. Davon habe ich im Internet erfahren. Worauf musst du aufpassen? Also es gibt, wenn man aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt, zwei Grundprobleme. Also ich beziehe mich jetzt auf die Lyrik erstmal, weil ich auch nur bisher Lyrik aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt habe. Wenn du mittelhochdeutsche Lyrik übersetzt, hast du zwei Probleme. Das eine ist ein allgemeines, und zwar du übersetzt nicht aus einer anderen Sprache, sondern du übersetzt aus einer älteren Sprachstufe der Sprache, in die du übersetzt. Und das ist insofern ein Problem, weil man könnte ja denken, deswegen sei es einfacher zu übersetzen. Es ist aber das Gegenteil ist der Fall, weil ganz viele Wörter, die es im Mittelhochdeutschen gibt, gibt es auch mit einer oft leicht anderen Aussprache auch im Neuhochdeutschen. Aber das Problem ist, die Bedeutung ist nicht exakt die gleiche. Also wenn du jetzt im Mittelhochdeutschen das Wort Teen hast, und dann könntest du ja Neuhochdeutsch einfach Pein schreiben. Aber Neuhochdeutsch Pein ist klingt total antiquiert irgendwie. Während Mittelhochdeutsch Pien in keiner Weise antiquiert ist. Das zweite ist, dass im Minnesang, um jetzt konkret auf die Liebeslyrik zu sprechen zu kommen, im Minnesang herrscht, das hat mal ein Forscher, Rainer Warnig, sehr schön gesagt, im Minnesang herrscht lexikalische Armut. Also das Minnesang kennzeichnet tatsächlich, dass mit sehr wenigen Wörtern sehr viel gesagt wird. Also das Vokabular des Minnesangs ist immer das gleiche. Also es gibt ein paar sozusagen so Kernwörter, und die tauchen immer wieder neu in unterschiedlicher Kombination auf. Und im Minnesang ist es deswegen auch immer super auffällig, wenn sozusagen ein Vokabular reinkommt, was ein bisschen besonderer ist. Und das kannst du sozusagen eigentlich im Neuhochdeutschen gar nicht mehr so abbilden. Also das würde ich sagen, da kann die mittelhochdeutsche Sprache auf jeden Fall mehr, weil die einzelnen Wörter so, also wenn sie so verschieden und so oft verwendet werden, haben die so einen Reichtum an Konnotationen und an unterschiedlichen Bedeutungsnuancen, das schafft ein einzelnes neuhochdeutsches Wort gar nicht. Also was zum Beispiel sowas wie der Murt ist oder so. Also der Murt ist eben genauso ein falscher Freund, ist nicht der Mut, sondern ist sowas wie das Gemüt, auch der Gemütszustand, die Stimmung, kann aber auch die Absicht sein. Also es ist, genau, diese Wörter haben enorm viel, also die tragen so sehr viel in sich. Und damit muss man irgendwie einen Umgang finden. Was ist besser, wortgetreue oder formtreue Übersetzung? Also das hängt sehr davon ab, welchen Text ich übersetze, weil für viel Mindestang gibt es ja akademische Übersetzungen. Und das heißt, du hast quasi, wenn es jetzt einfach nur darum geht, zu verstehen, was da im Mittelhochdeutschen steht, dafür sind so akademische Übersetzungen da. Die sind Prosa-Übersetzungen und die orientieren sich am Sinn und die versuchen sozusagen, die Sinnnuancen möglichst präzise abzubilden. Mein Interesse wäre eher so eine Wirkungsästhetik, wenn man so will. Also sozusagen, dass der Text von der in der Übersetzung auch so eine sozusagen eine, auf jeden Fall eine Geformtheit hat, eine Klanglichkeit hat. Und das da bin ich aber, halte ich mich nicht unbedingt streng an die formalen Vorgaben, sondern wenn ich dann selbst einen Rhythmus finde, dann übertrage ich das dann manchmal einfach in andere. Ich sehe total den Reiz in Texten, die eher quasi Nachdichtungen machen, also die mittelhochdeutschen Originale eher so zum Anlass nehmen, um dann mehr oder weniger neue Texte zu schreiben, aber wenn ich übersetze, dann halte ich mich schon relativ nah an den Inhalten, wobei ich nicht sklavisch mich an jedes einzelne Wort halte, sondern gewisserweise ein Kompromiss, aber ich glaube, man muss immer. Wenn ich noch gar keine mittelhochdeutsche Literatur gelesen hätte, womit sollte ich deiner Meinung nach beginnen? Ich frage für einen Freund. Wenn man sich jetzt noch gar nicht mit Minnesang beschäftigt hat, dann lohnt sich schon der Blick mal in die Texte, die so am berühmtesten sind. Also das hat schon seinen Grund, dass Walter von der Vogelweide der bekannteste ist und Neidhardt einer der spannendsten ist, weil er plötzlich sozusagen das Derbe in die Dichtung einfügt. Und ich selbst finde momentan vor allem so die späten Dichter, die die ganze Sache nochmal so richtig als Kunst betreiben, also die sozusagen schon 1 bis 200 Jahre Minnesang-Geschichte im Rücken haben und auf der Basis sozusagen dieser mittlerweile sehr etablierten Form nochmal alle möglichen Kunststücke und Intellektualitäten manchmal auch auswirken, sehr interessant. Also Frauenlob und Heinrich von Mügeln sind da an vorderster Stelle zu nennen. Das sind begnadete Künstler, wenn man so will. Okay, danke. Ciao. Zurück ins Studio.